Figuren und Motive rekurrieren auf das klassische Kulturgedächtnis. Behandelt werden die drei großen Themen der Literatur, die Liebe, der Tod und das Wetter. Ach du meine Güte. Kato? Berg hier. Ich, ach Sie, Herr Berg. Schön, dass Sie anrufen. Ich wollte fragen, ob mein Exposé... Ja, ja, ist angekommen. Hab auch schon drin geblättert. Frei nach Goethe. Gibt's einen Anlass, einen runden Geburtstag? Ich hab da diese Riesenklammer. Goethe sagt, ich sehe die Zeit kommen, wo Gott keine Freude mehr an der Welt hat und er abermals alles zusammenschlagen muss. Zu einer verjüngten Schöpfung. Meine Güte. Geht's nicht noch eine Nummer größer? Schiller hingegen sagte, aus der Wolke quillt der Segen. Da sehe ich förmlich die Funken fliegen. Aus der Wolke? Ja. Herr Berg, ich krieg hier hunderte... Huh! Heiliger Bimbam! Sie glauben's nicht, auf meinem Tisch ist gerade ein Eisklumpen gelandet. Teufel auch! Wo waren wir gerade? Teufels Spielplatz. Hörspiel von Levander Berg. Auf dem Pluto, rote Felsen unter grauem Eis. Die Sonne, ein matter Punkt im Kosmos. Oh. Ah. Hier hast du dich verkrochen. Im kältesten Winkel deiner Welt. Hast gehofft, hier würde ich dich nicht suchen, was? Aber ich suche überall und ich krieg alle, die ich suche. Auch den großen Unsichtbaren. Was willst du? Deine Menschen werden immer mehr. Sie wimmeln in ihren Städten wie Maden im Fleisch. Sie sind fruchtbar und mehren sich. Sie sind ratlos und fürchten sich. Die Dinge entgleiten ihnen. Ich weiß. Die Engel lamentieren pausenlos darüber. Haben sie dir auch den Grund gesagt? Natürlich nicht, dieser Arschkriecher. Der Grund bist du. Du hast dich verpisst und deine Menschen im Stich gelassen. Jetzt laufen sie herum und fuchteln mit den Armen. Sie ahnen das Ende. Ja. Von deinen Ausgeburten wird nichts bleiben als ein feuchter Furz. Hörst du? Ein feuchter Furz. Ja. Ist das alles, was dir dazu einfällt? Sage mir eins. Du musst es ja wissen. War ich ein guter Gott? Gut? Schlecht? Wen interessiert's? Hör zu, das Ding läuft aus dem Ruder. Deine Menschen grillen die Erde. Du wolltest das Chaos, jetzt hast du es. Ich weiß, ich hab die Sache übertrieben, aber es ist so eine Lust, sie aufzuhetzen. Was willst du? Kehr zurück. Ohne dich ist es nur der halbe Spaß. Was soll es werden, wenn die Menschen auch noch weg sind? Ich werde mich zu Tode langweilen. Nicht das schlechteste Ende. Denk an deine Pflicht. Als Welterhalter. Komm mir bloß nicht damit. Du bist mir noch was schuldig nach allem, was ich für dich getan habe. Wer einmal geht, dem glaubt man nicht. Ich fürchte, wir müssen jemanden finden, der qualifizierter ist als ich. Wer zum Teufel sollte qualifizierter sein als du? Du warst schon immer der Hellere von uns beiden. Ich finde die Idee großartig. Meine beste seit der Sintflut. Steh gerade. Hiermit ernenne ich dich zu Gott. Machst du Witze? Ich mache nie Witze. Gleich sage ich den Engeln Bescheid. Die werden ganz schön mit den Flügeln schlackern. Du vertraust mir deine Welt an? Sicher? Sie sei des Teufels. Aber... Du kriegst das schon hin. Und jetzt lass mich in Ruhe. Nichts hilft besser gegen das Denken als der Schlaf. Der Alte ist übergeschnappt. Die Kälte hat ihm das Gehirn gesprengt, aber er hat es gesagt. Er hat zugegeben, dass ich es besser kann als er. Ich, mein Gott! 12. Oktober, 11.55 Uhr. Hannes Rustikas, Professor für Physik der Ozeane, unterwegs zur Vorlesung. Wie immer ist er spät dran. Im Journal am Vormittag begrüße ich jetzt den Klimatologen Christian Weiner vom Institut für Klimaforschung. Muss der auf Teufel komm raus? Um es ganz klar zu sagen, der Begriff Klimakatastrophe gehört ins Märchenbuch. Das ist ja unglaublich. Der dient nur denjenigen, die etwas verkaufen wollen. Das war bei BSE so, das war bei der Schweinegrippe so und das ist beim Klimathema nicht anders. Ihre Fachkollegen sind da aber ganz anders. Es gibt eine Handvoll Wissenschaftler, die weder repräsentativ noch wortführend sind. Ha! Die versuchen, sich mit Hiobsbotschaften in den Vordergrund zu spielen. Das erschwert eine sachliche Auseinandersetzung. Das ist doch so ein aalglatter Sauhund. 12.04 Uhr. Hannes rast die Treppe zum Institut hinauf. Er keucht, hat aber noch genügend Luft, seinen Kollegen Weiner anzublaffen, der soeben über den Gang schlendert. Nicht wortführend, Dr. Weiner, nicht wortführend, dass Sie sich dabei nicht täuschen. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Professor Rüstiger. Schön, dass Sie mir Ihre Aufmerksamkeit schon so früh am Tage widmen. Hätten Sie meinen Artikel in der Physical Review gelesen? Herr Kollege, nichts ist trauriger als eine schöne Hypothese, die von hässlichen Fakten widerlegt wird. Die Welt geht vor die Hunde, und Sie? Menschenrechte haben in der Wissenschaft nichts verloren. Herr Rustikas, gut, dass Sie endlich da sind. Ich habe gerade gehört, dass morgen Dr. Weiner statt Ihrer in den Beirat berufen werden soll. Ja, unmöglich. Erst gestern habe ich mit Professor... Doch, Herr Rustikas, angeblich hat der Minister interveniert. Die Assistentin von Dr. Weiner hat... Klimaverweser im Umweltbeirat der Bundesregierung. Genauso gut könnte man den Teufel zum Brandschutzbeauftragten machen. Na ja, Gott. Warten wir es ab. Morgen Vormittag. Herr Rustikas! Ja? Ihr 12 Uhr Aspirin. Ah, ja, danke. 12.19 Uhr. Hannes kämpft sich in den Hörsaal. Aus dem Auditorium schwappt ihm fröhliche Unaufmerksamkeit entgegen. Meine Herrschaften, ich möchte gerne anfangen. Wenn Sie langsam soweit wären. Ja, klar. Wenn der Herr Papa einem Auto und Zimmer bezahlt, da kann man schon mal Klimatologie studieren. Hat ja keinen Numerus Clausus. Jetzt, danke, beschäftigen wir uns heute mit der Interaktion von Klima- und Wasserkreislauf. Wir erkannten Zusammenhänge zwischen der Klimaveränderung und... Soll ich Ihnen vielleicht noch einen Rotwein servieren? Wir sind hier nicht im Ratskeller. Prost! Wenn ich Sie so angucke, da lassen wir es doch gleich. Verschwindet. Los, los. Raus hier. Alle raus hier. Da geht sie hin, die Elite von morgen. Was machen Sie noch hier? Vorlesung ist vorbei. Unterlagen. Oh, danke. Wäre es vielleicht möglich, dass Sie Ihre Präsentationen ins Netz stellen? Sind Sie neu hier? Haben Sie hier noch nie gesehen? Ich Sie schon. Wie? Ach so, ja. Ihre Vorlesung ist die Anfahrt echt wert, aber dieses ewige Gekritze beschert mir noch ein Kompressionssyndrom in der Hand. Es freut mich. Also nicht das mit Ihrer Hand, aber wirklich, es freut mich, dass es hier doch jemanden gibt, der Interesse an seinem Studiengang mitbringt. Und dann noch jemanden wie soll ich sagen... Was halten Sie davon, wenn wir den Stoff bei einem Café durchgehen? Schließlich haben Sie ein Recht auf die Vorlesung. Stellen Sie einfach alles ins Netz. Na, oder heute Abend? Heute Abend muss ich schlafen. Ach übrigens, ich heiße Marie. Derselbe Tag, 15 Uhr. Hannes zu Hause am Rechner. Im Glas ein Aspirin von Frau Martens. Wie gern hätte sie ihm heute übers Haar gestrichen, diesem einsamen Mann mit den hängenden Schultern, der so jungenhaft lachen kann. Oh, pfui Teufel, ist das widerlich. Die Methylsulfidproduktion der Kokolithophoriden. Wozu... Ich bin eine blauäugige, gelegentliche Nichtraucherin mit normaler Figur und geringem Wunsch umzuziehen. Bitte nur Rechtshänder melden. Ich suche einen Mann, der mich im Einkaufswagen durch den Supermarkt schiebt und nachts den Spielplatz mit mir unsicher macht. Jemand mit Herz, Verstand und kindlicher Seele, der das Träumen nicht verlernt. Frau Martens, Sie wissen doch, dass ich... Hallo? Hallo? Herr Rustikas. Oh, Entschuldigung, ich dachte... Ja, kein Problem, Herr Rustikas. Bitte tun Sie mir den Gefallen und sagen Sie ein drittes Mal Hallo. Was? Könnten Sie vielleicht noch einmal Hallo sagen? Ein Spinner. Hallo? Wunderbar, Herr Rustikas. Einvernehmen ist die beste Geschäftsgrundlage. Ich fass es nicht. Wer sind Sie denn? Was wollen Sie von mir? Entschuldigung, mein Name ist Fistel mit PH. Wer mich nicht kennt, hat das Beste verpennt. Ich arbeite für ein weltweit operierendes Unternehmen im Beratungssegment. Wir unterstützen unsere Klienten bei der Bewältigung von Problemen jedweder Art. Sie haben doch Probleme, Herr Rustikas. Wer hat die nicht? Sehen Sie, genau deswegen rufe ich Sie an. Ich habe nämlich, und jetzt werden Sie staunen, Herr Rustikas, ich habe die Lösung. Ach, hören Sie. Dürfte ich Sie freundlicherweise bitten, sich hinzusetzen? Es macht mich immer nervös, wenn die Leute beim Telefonieren stehen. Vielen Dank. Dürfte ich kurz Ihre Daten überprüfen? Rustikas, das schreibt sich mit PH. Herr Fistel, hören Sie, ich hatte heute keinen guten Tag. Sie glauben gar nicht, wie oft ich das zu hören bekomme. Ich möchte aber, dass Sie ab heute nur noch gute Tage haben, Herr Rustikas. Sehr liebenswürdig, aber Ihre Skepsis ist verständlich. Sie denken, der nimmt den Mund ganz schön voll und ich kann Ihnen das nicht verübeln. Aber wir sind bestens aufgestellt. Die Umsätze steigen kontinuierlich und nur in eine Richtung. Sie behaupten also, meine Probleme lösen zu können, Herr... Alle. Aha. Und was, wenn meine Probleme riesengroß wären? Wenn sie weit über das Persönliche hinausgingen? Wenn sie die ganze Erde betreffen? Existenzielle, globale Probleme. Kleinigkeiten, Herr Rustikas, für uns sind das Kleinigkeiten. Also ehrlich gesagt, ist mir meine kostbare Zeit hier viel zu... Herr Rustikas, ich mache Ihnen einen interessanten Vorschlag. Ich liefere Ihnen eine kleine Kostprobe meines Könnens, damit Sie sich von meiner Leistungsfähigkeit überzeugen können. Eine Gebrauchsvorführung sozusagen. Ganz unverbindlich und garantiert kostenlos. Wie klingt das für Sie, Herr Rustikas? Wie soll denn diese Kostprobe aussehen? Wir spielen eine Runde. Wünsch dir was? Was? Ich soll mir... Etwas wünschen. Genau. So auf die Schnelle. Ich hab Zeit. Dieser Disput morgen vor dem Ausschuss. Da kann man doch was machen, Herr Rustikas. Ein bisschen Öl auf die Stimmbänder, absolut kein Problem und... Privat. Was macht die Liebe? So ein junges, hübsches Mädchen, blonde Haare, sanfte Rundung. Wie hieß die Kleine nochmal, die im Hörsaal heute... Marie. Ja, Moment. Warten Sie, das habe ich nicht so gemeint. Ich möchte... Ja, hallo? Herr Fistel? 11 Uhr. Hannes legt einen blendenden Auftritt vor dem Fachausschuss hin. Ein Staccato der Argumente, hingeblättert wie ein Grand Hand beim Skat. Dr. Weiner bleibt... durchaus im Wortsinn, die Spucke weg. Ich habe Ihnen eine Macadamia-Nusstorte mitgebracht, Herr Rustikas. Ihre Lieblingstorte. Oh. Da, nehmen Sie sich jetzt so ein richtig großes Stück, das haben Sie sich verdient. Dem Weiner ist die Spucke weggeblieben. Ja, sogar der Minister hat applaudiert. Bevor ich es vergesse, draußen wartet eine Studentin. Jetzt? Was will sie denn? Ja, keine Ahnung. Soll ich sie fragen? Ich geh schon. Vielleicht ist es ja was Wichtiges. Hallo, Herr Rustikas. Hallo, Marie. Mein Glückwunsch. Danke. Stellen Sie sich vor, ich habe heute Nacht von Ihnen geträumt. Was haben Sie geträumt? Meine Berufung? Ja, irre nicht. Hätten Sie vielleicht Lust, after work ein Glas Wein mit mir zu trinken, damit ich Ihnen noch mehr von meinen hellsichtigen Fähigkeiten zeigen kann? Diesmal müssen Sie nicht schlafen? Och, das erledige ich bei Dr. Weiner im Seminar. Verstehe. Ja, dann. Dann? Bis später. Hannes verschwindet in seinem Büro. Die Rollläden sind heruntergelassen. Der Stuhl dreht sich langsam um die eigene Achse. Hannes blinzelt. Eine Gestalt sitzt vor ihm. Gestreifter Armani-Anzug, feuerroter Schlips, eisiger Blick. Guten Tag, Herr Rustikas. Wie fühlen Sie sich? Habe ich Ihnen zu viel versprochen? Nicht nötig, Herr Rustikas. Die Zufriedenheit meiner Kundschaft ist der schönste Dank. Wie sind Sie hier reingekommen? Jedenfalls nicht durch die Tür. Was wollen Sie? Mich mal umgucken, bisschen plaudern, Pläne schmieden. Es macht Ihnen sicher nichts aus, wenn ich mich setze. Ich bitte darum. Haben Sie mich im Telefonbuch gefunden? Im Internet, Herr Rustikas, im Internet. Sie sind mir als bedeutender Wissenschaftler aufgefallen. Einer, der viel erreichen kann. Sie haben nur, sagen wir, Ihr Potenzial noch nicht völlig ausgeschöpft. Deshalb wollte ich Ihnen eine Zusammenarbeit in Form eines Joint Ventures vorschlagen. Ein Joint Venture erfordert ein gemeinsames Ziel. Absolut. Und welches wäre das, wenn ich fragen darf? Die Menschheit retten. Was sonst? Warum sollten Sie die Menschheit retten wollen? Sie ist mein Spielzeug. Ja? Und wofür brauchen Sie mich dabei? Klatschen Sie doch dreimal in die Hände und... Sie scheinen eine etwas ungenaue Vorstellung von mir zu haben. Eine Art Kinder glauben, ich bin kein Zauberkünstler. Ach was. Ich wette nicht mehr. Wetten sind in der Vergangenheit zu oft schiefgegangen. Ich schließe jetzt Verträge ab. Seriös und solide. Perfekt auf den Kunden zugeschnitten. Wie ein Maßanzug, der nirgends kneift. Herr Rustikas, betrachten Sie die Sache mal ganz nüchtern. Sie wollen etwas für die Menschheit tun? Ich will etwas für Sie tun. Eine Win-Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Überlegen Sie, was Sie mit meiner Hilfe alles erreichen können. Wissenschaftliche Furore, politischen Einfluss, persönliches Glück. Und ganz nebenbei retten Sie noch die Menschheit. Wie soll das konkret vor sich gehen? Ich schicke Sie rund um den Globus und mache einen Klimaguru aus Ihnen. Den Klimaguru. Den Klimaguru. Was verlangen Sie dafür? Hingabe. Ich erwarte, dass Sie sich meiner Sache voll und ganz verschreiben. Sich förmlich zerreißen. Das Ganze ist kein Osterspaziergang. Allerdings nicht. Sie sind also dabei. Naja, der Teufel steckt im Detail. Sie wollen wissen, was gebacken wird. Das gefällt mir. Ich muss mich natürlich gegen Risiken absichern, Herr Rustikas. Schließlich investiere ich nicht gerade wenig in Sie. Für den Fall, dass Sie aus dem Vertrag aussteigen, hätten Sie eine kleine Gegenleistung zu erbringen. Natürlich nur, um mir die bis dahin entstandenen Kosten auszugleichen. Sicher. Umsonst ist nur der Tod. Und die Seele eines Sünders. Du lieber Himmel. Sie wollen meine Seele. Natürlich. Die Seele eines Wissenschaftlers. Also, ich bin doch nicht dieser... In jedem Menschen schlummert ein Faust wie die Larve im Schmetterling. Ich setze große Hoffnung in Sie, Herr Rustikas. Allergrößte Hoffnung. Sie haben sicher schon Gefallen an Ihrer neuen Position gefunden. Und an einer gewissen ebenso begabten wie hübschen jungen Dame, oder irre ich mich? Ehrlich gesagt, ganz kalt lässt mich Ihr Angebot nicht. Das heißt, Sie schlagen ein. Unter einer Bedingung. Ich bin ganz Ohr. Sie halten alles von mir fern, was das Erreichen meiner Ziele gefährden könnte. Alles und jeden. Da rennen Sie offene Türen bei mir ein. Vermasseln Sie das. Bin ich raus. Ohne das Kleingedruckte. Abgemacht. Alles gut. Gratulation, Herr Rustikas. Ich versichere Ihnen, Sie haben die richtige Entscheidung. Erspann sich das Gesäusel. Natürlich. Herr Rustikas, eins noch. Ich lege großen Wert auf ein erfreuliches Erscheinungsbild meiner Geschäftspartner. Kennen Sie die Schönheitsklinik Pro Phoenix? Direkt am Marktplatz, kaum zu übersehen. Ich war so frei, einen Termin für Sie zu vereinbaren. Für 13 Uhr. Lassen Sie den Kollegen einfach machen. War's das? Das war's. Ich darf mich verabschieden. Cheerio. Die Gestalt verdampft in eine Wolke exklusiver Herrendüfte. Hannes Gesicht ist fahl. Er hat das Gefühl, eine Schlacht geführt zu haben, von der er nicht weiß, ob er sie gewonnen oder verloren hat. Derselbe Tag, 13.15 Uhr. Marie im Kopf durchwandert Hannes das Innere eines gigantischen Laboratoriums. Aus allen Türen stürmen Krankenschwestern und beginnen, ihn zu entkleiden. Freude, schöner Götterfunken, Doktor aus Elysium. Beginn der Fettschürze. Gynäkomastie im leichten Fall. Halsbereich angeknettert. Profil unscharf. Sattelnase, Schlupflider. Dann mal ran an den Speck. Thank you. Wir machen finito. Capito. Trinken wir noch einen Absacker? Gute Idee. Dann kann ich gleich Mut tanken. Mut? Wofür denn? So wie ich bin, weiß ich das selber nicht genau. Du überraschst dich wohl gern. Ja, damit habe ich mich schon oft in komplizierte Situationen gebracht. Davon musst du mir erzählen. Gern, irgendwann. Du wirkst so anders, so jung, strahlst richtig. Ich genieße das Leben. Das sollte ich auch häufiger tun. Fang mit einem Grappa an. Oder mit deinen Lippen. Ja? Ach, Sie sind's. Was? Verstehe. Ich flieg weg. Jetzt? Morgen früh. Dann haben wir ja noch Zeit. 14. Oktober. Hannes sitzt bei Sekt und Kaviar in der First Class und sieht, wie sich unter seinen Füßen die Erde dreht. Alles scheint ihm möglich, sogar diesen geschundenen Planeten in Gänze zu umarmen. Rustikas? Ich wollte nur kurz nachfragen, Herr Rustikas, ob Sie mit allem herzlich zufrieden sind. Absolut. Die Daten fließen, es ergibt sich ein Bild. Nicht mal der Weiner wird das bestreiten können. Also ist die Lage latent und die Stimmung stabil. Wie läuft es mit dem Mädchen? Kommen Sie da auch voran? Das geht Sie nichts an. Also nicht. Moment, ich schau mal eben. Herr Rustikas, Sie haben Anspruch auf kostenlose Nachbesserung oder Umtausch. Ich will keinen Umtausch. Was ist denn das für eine Ausdrucksweise? Sie wollen also an dem Mädchen festhalten? Ja, nicht nur das. Ich will ihr was Hübsches schenken. Ein Kleid, Ohrringe, eine kleine Reise. Denken Sie sich da was aus. Ich muss Schluss machen. Hier sind 1000 Klienten, die auf den Rückruf warten. Wiedersehen. Immer wenn ich die Sterne sehe, muss ich daran denken, dass die Atome in meinem Körper seit Jahrmillionen existieren. Unfassbar. Stell dir bloß vor, Hannes. Ein paar davon waren vielleicht im 5. Rückenwirbel eines Flugsauriers oder in der Krone eines Mammutbaumes. Oder sie zirkulierten im Blutkreislauf einer Maya-Priesterin. Oder einer Nachtigall. Das würde einiges erklären. Ich habe schon lange nicht mehr so gelacht wie mit dir. Ich auch nicht. Weißt du, ich fühle mich, als würde ich in einer Seifenblase sitzen und durch die Welt fliegen. Alles sieht ganz bunt aus von hier drin. Vielleicht platzt sie ja irgendwann, aber im Moment ist sie wunderschön. So schön wie deine kleine Zahnlücke. Nochmal. Herr Rustikas, ich muss Sie auffordern, sich mehr ins Zeug zu legen. Was wollen Sie? Ich bin pausenlos im Einsatz. Sicher? Fragt sich nur, wo? Da, wo Sie nicht sind. Ich bin überall. Davon merke ich nicht viel. Einen guten Schiedsrichter spürt man nicht. Herr Rustikas, ich hab da was für Sie. Eine brisante Mail aus dem Postfach Ihres Kollegen Weiner. Sie werden Augen machen. Sparen Sie sich die Mühe. Das ist nicht mein Stil. Ich schicke sie Ihnen trotzdem. Januar. Hannes fliegt erneut um die Erde. Tausende Messreihen, die ihm verhuschte Gestalten in versteckten Laboren zustecken und die er sofort ins Netz stellt. In einem der zahllosen Hotelzimmer findet er weiße Pillen im Bad. Die lindern zwar nicht seine Kopfschmerzen, schenken ihm aber hellwache Nächte. In der Heimat beginnt man, Notiz von ihm zu nehmen. Herr Weiner, wie beurteilen Sie die Ergebnisse Ihres Kollegen? Die Daten sind derart stimmig, dass sie gar nicht stimmen können. Ich frage mich, woher er die hat. Kein Mensch kann in so kurzer Zeit all diese Informationen zusammentragen. Sie meinen, jemand spielt sie ihm zu? Entweder das oder sie sind manipuliert. Dieser Panikprophet hat ernsthaft vor, Kohlendioxid aus der Luft zu saugen. Mit künstlichen Bäumen. Er schreibt, man müsse notfalls die Umlaufbahn der Erde ändern. Der ist völlig übergeschnappt. Den reitet der Teufel. Herr Weiner, wären Sie bereit zu einem Streitgespräch im Fernsehen? Ostern. Hannes fühlt sich am Ziel. Die Akademie der Wissenschaften gibt eine Stellungnahme zu seinen Forschungsberichten ab, die einer Huldigung gleichkommt. Eine amerikanische Stiftung verleiht ihm einen Förderpreis von 1 Million Dollar. Auch die Politik wacht auf. Hannes wird nach Moskau eingeladen, ins Weiße Haus, nach Peking, in den Vatikan. Vorher ist er noch verabredet mit, ach ja, mit Marie. Ich habe heute Nacht geträumt von uns, Hannes. Ich saß allein in einer Hütte in den Bergen. Und du gingst daran vorbei. Du in einer Hütte? Denkst du überhaupt an eine Zukunft mit mir? Hannes? Gut, übernächste Woche. Eine kleine Reise, nur wir zwei. Nach Sizilien? Okay, Sizilien? Wer als Erster an der Linde ist? Ja. April. Fistel hetzt Hannes pausenlos über die Kontinente. Immer wartet ein Flugzeug auf ihn. Immer steht diese schöne Flugbegleiterin neben seinem Sitzplatz und lächelt rätselhaft. Sie haben so ein schönes Lächeln. Ist es dieses Lächeln, an das er sich erinnern wollte? Wie heißen Sie? Helena. Wir befinden uns Helena. Bereits im Landeanflug auf Kathmandu. Bitte schnallen Sie sich an und bringen sich in eine aufrechte Sitzposition. Herr Rustikas, ich habe eine erfreuliche Nachricht für Sie. Sie haben unser Gewinnspiel gewonnen. Was? Es wurden 5 neue Damenbekanntschaften für Sie ausgelost. Eine rothaarige Irin, eine brünette Kroatin, eine Kenianerin. Ich versuche gerade mich... Direkt Import. Original verpackt. Diese Zahnlücke. Oh Gott, oh Gott. Hannes! Wer bist du denn? Was ist das hier? Eine Party? In meiner Wohnung? Mit Job-Up. Hast du ein Baby? Wer ist das? Das ist Peppe, mein... Ich mache Pizza. Ragazzi, bring Pizza. Papa, du... Schmeiß sofort diese Hippies raus. Das sind meine Freunde. Freunde. Prego, buon appetito. Und du gehst als Erster. Was für? Mache Diavolo. Raus hier. Raus, alle. Spinnst du? Ciao, Bella. Ich anrufe. Ja, raus. Na toll. Kommst hier mir nichts, dir nichts angedüst und schmeißt meine Freunde raus. Geht's noch? In meiner Wohnung. Mach nur ich Party. Du und Party? Du schaffst es ja nicht mal ins Kino. Verdammt! Diese Kiffer haben mein Sofa ruiniert. Was habe ich denn noch von dir? Meine Hendrix-Platten. Du siehst so scheiße aus. Es dauert ja Stunden, alles wieder aufzuräumen. Miet dir doch eine Putze. Du kriegst überhaupt nichts mehr mit. Was hast du eigentlich gefeiert? Mist. Anfang Mai. Hannes versucht vergeblich, mit den Weltmächten ins Geschäft zu kommen. Die Russen kippen Wodka, die Amerikaner spielen Golf, der chinesische Generalsekretär sendet 10.000 Grüße und einen Panda-Bären aus Plüsch. Der Papst schiebt einen Zettel durch die Tür. Fortis Deus Adjuvat. Rom. Hannes tippt 6-mal die 6 ins Handy. Mach schon. Eine Warteschleife. Sie rufen außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt. Mist! Herr Rustikas? Herr Rustikas, so ein Zufall! Was für eine Stadt, Rom! Und dieses herrliche Wetter! Man könnte fast Ehrfurcht entwickeln vor der Schöpfung, wenn ich... Ich versuche seit Tagen, Sie anzurufen. Zu Pfingsten gibt es immer besonders viele Anfragen. Ich komme kaum hinterher. Sie versprachen mir eine Stimme. Hört man sie nicht? Ich rede mir den Mund fusselig, aber nichts passiert. Verstehe. Reib mich auf für nichts. Das kenne ich. Die nicken nur und wackeln mit den Ohren. Begreifen den Ernst der Lage nicht. Sie müssen eben mehr anbieten als nur trockene Zahlen. Die spielen globales Ping-Pong. Mehr auf den Putz hauen. Jeder zeigt mit dem Finger auf den anderen. Vorhersagen. Wäre ein Mittel? Keiner will den ersten Schritt tun. Na kommen Sie, dann trinken wir 2 Espresso. Ja, gute Idee. Du Espressi, per favore. Macchiato, per favore. Ja, Macchiato. 1-2 korrekte Prophezeiungen und die Menschen hängen an ihren Lippen. Die Leute müssen nur erfahren, dass Professor Rustikas die Sache exakt vorhergesehen hat. Dass er sie warnen wollte, dass er sie gerettet hätte. Ich sehe einen neuen Messias. Sehen Sie ihn auch? Entschuldigen Sie, was haben Sie gesagt? Ich könnte ein kleines Erdbeben bewirken oder eine hübsche Flutwelle. Oder wie wäre es mit einem Vulkanausbruch? Was soll das denn? Man wird sie als Propheten feiern. Der Rest kommt im Alleingang. Ich lehne sowas ab. Ich bin Wissenschaftler. Ich ziehe Schlussfolgerungen aufgrund von Beobachtungen. Wo bleibt Ihre Hingabe, Professor? Was hat das mit Hingabe zu tun? Dabei würden Menschen sterben. Sie grübeln zu viel, Herr Rustikas. Sich wandeln und handeln, das ist die Erfolgsformel. Wenn ich etwas Falsches vorhersage, dann komme ich in Teufels Küche. Das war ein Wortspiel, oder? Ich glaube, ich verliere Sie gerade. Was? Wahrscheinlich habe ich Sie schon verloren. Meinen Sie das Mädchen? Ich kümmere mich darum. Mein Feuerkäferchen, ich will dir glühend in die Augen schauen, dein Gesicht mit meinen Händen wärmen und deinen Leib mit meinem Hemd. Ich will dich kitzeln, bis du brennst, küssen, bis der Regen verdampft. Erwarte dich auf Sizilien, dein Flugticket. Sizilien. 20. Mai. Marie ist verschwunden. Hannes hat keine Zeit, sich darum zu kümmern. Sein Denken kreist um das TV-Duell mit Weiner. Er sieht schon die Schlagzeile, die Sondersendung, die Live-Ticker, wie er die Zauderer und Zögerer hinter sich schart und eine Front des Handelns schafft. Hannes sitzt in seinem Auto und schluckt Pillen. Guten Abend, Herr Rustikas. Was machen Sie in meinem Wagen? Ich habe gleich einen TV-Termin. Ich weiß, es dauert nur einen Augenblick. Kann ich auch einen haben? Was? Ich halluziniere prächtig davon, fühle mich wie Gott. Herr Rustikas, die Zeit rennt. Unsere Vereinbarung läuft nun schon... 7 Monate. Gewiss, gewiss. 7 Monate. Herr Rustikas, ich wollte Ihnen anbieten, den Vertrag aufzulösen. Was? Wieso? Im besten Einvernehmen, ohne die Unterpunkte. Warum sollte ich? Alles läuft bestens. Sie schwächeln doch wohl nicht, Herr Fissel. Ich schwächle nie. Dann ist ja alles in Ordnung. Wo ich Sie schon mal hier habe, Herr Fissel, wie wär's denn mit ein bisschen Champagner frei Haus? Guten Abend, meine Damen und Herren. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke sehr. Herzlich willkommen in meiner Show. Danke sehr. Ja, klatschen Sie ruhig, meine Damen und Herren. Sie haben allen Grund dazu. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke sehr. Herr Rustikas, Herr Weiner, Sie sind die Experten in der aktuellen Klimadebatte. Für diejenigen unter den Zuschauern, die die letzten Monate im Winterschlaf verbracht haben, bringe ich Ihre Position nochmal auf den Punkt. Herr Rustikas, Sie sagen, der Mensch rüttelt am Klima. Und Sie, Herr Weiner, sagen, das ist alles Quatsch, das Klima rüttelt sich selbst. Meine Frau, weiß Gott, eine Expertin auf vielen Gebieten, brachte neulich den schönen Spruch vom Hahn auf den Mist. Herr Rustikas, ändert sich das Klima oder bleibt es, wie es ist? Die Thermometer sprechen eine klare Sprache. Weltweit steigen die Temperaturen. Wenn ich ins Schwitzen komme, dann sieht man das sofort. Erklären Sie uns, wie schwitzt denn die Erde? Im Moment taut sie vor allem. Im letzten Juni schrumpfte die arktische Eisdecke auf die kleinste je gemessene Ausdehnung. Herr Weiner? Mir liegen andere Daten vor. Die Polkappen sind in den letzten 5 Jahren gewachsen. Im Norden um 1, im Süden um 2 Millionen Quadratkilometer. Haben Sie das in der Kantine aus dem Kaffeesatz gelesen? Entschuldigen Sie, meine Herren, aber das scheint mir hier die Gretchenfrage zu sein. Wird es nun kälter oder wird es wärmer? Kälter. Rustikas! Das ist ja Wahnsinn! Rustikas! Hallo, Herr Rustikas. Wie bitte? Was? Lieber die Frage? Nun, ich sagte gerade, im Moment jammert alle Welt über den kalten Frühling. Macht die Klimaerwärmung gerade Ferien? Sie verwechseln Klima und Wetter. Wetter ist ein chaotischer Prozess, der zu springen neigt. Wenn die Welt in einem Boot sitzt, dann sollte keiner schaukeln. Es ist 5:45. Bei mir ist es 9:12. Entschuldigen Sie, meine Herren. Wie kommt denn der Hund hier herein? Na, guck mal hier. Na, bist du ein Süßer. Ah, schön ist hier. Was hast du denn da im Maul? Post fürs Herrchen? Ihren tadellosen Professor, der sich vom Deutschen Atomforum seinen Mercedes sponsern lässt. Du alter Sudelpudel, du, nur aber zurück ins Körbchen, du. Kümmert sich mal jemand, bitte. Also da liegt der Hund begraben, Herr Rustikas. Kuscheln Sie mit der Atomindustrie? Die wissenschaftliche Sachlage ist glasklar. Wozu bräuchte ich da Geschenke von irgendwem? Im Gegensatz zu meinem Kollegen hier, der sich seine unabhängigen Studien von Exxon und Shell honorieren lässt. Ach, das wird ja immer interessanter. Hand aufs Herz, Herr Weiner. Stehen Sie bei den Ölmultis auf der Gehaltsliste? Auf solchen Unsinn gehe ich nicht ein. Ich erhalte meine Forschungsmittel aus den üblichen Quellen und setze sie für sachliche Aufklärung ein, statt mit wilden Erwärmungstheorien hausieren zu gehen. Bravo, bravo. Herr Rustikas, Kraft meines Amtes mache ich Sie für einen Tag zum Präsidenten dieses Planeten. Ja. Was tun Sie als Erstes? Ich erlasse Verbote. Geben Sie uns eine Liste. Wofür? Für alles, was Kohlendioxid erzeugt und Ressourcen vergeudet. Konkret? Vom Einsrennen. Weiter. Motorboote. Was noch? Geländewagen in der Stadt. Mehr Verbote. Dauerinternet. Noch mehr Verbote. Leuchtreklame, Einkaufstempel in der Wüste, Vergnügungsflüge übers Wochenende. Der ganze Technikplunder muss weg. Sackhüpfen tut's auch. Herr Weiner, was sagen Sie zu diesen Vorschlägen? Die reinste Ökodiktatur. Die Wand, auf die wir zufahren, liegt beim Nebel. Aber Sie, Herr Kollege, Sie stehen schon mittendrin. Es ist verdammt schade, meine Damen und Herren, aber unsere Sendezeit geht leider zu Ende. Wir sind klüger, wenn auch nicht viel schlauer geworden. Ich sehe, Herr Rustikas ist gerade noch schwer in Gedanken. Darum zunächst Ihr Fazit, Herr Weiner. Wer das Klima ändert, greift das Leben an. Und nun Ihres, Herr Rustikas? Wir haben eine Maus gesucht und einen Elefanten gefunden. Oh, das ist ja ein dicker Hund. Morgen Abend wird ein Wirbelsturm der Stärke 5 die kalifornische Küste erreichen. Das ist ja lächerlich. Liebe Zuschauer, schalten Sie auch morgen wieder zu, dann melden wir uns live aus L.A. Bis dahin, schlafen Sie gut und toi, toi, toi. Ich bin da etwas voreilig gewesen. Haben sich ein bisschen weiter aus dem Fenster gelehnt, was? Naja, die hat mich in der Zange. Und jetzt soll ich Ihnen den Arsch retten. Also gut. Ich bin ja kein Unmensch. Schade, dass Sie keinen Vulkanausbruch prophezeit haben. Das ist eher meine Strecke. Knall, bumm, peng. Aber ein Wirbelsturm ist auch nicht übel. Wo genau, sagten Sie? Kalifornien. Irgendwo in Küstennähe. Auf keinen Fall das Festland. Es dürfen keine Menschen zu Schaden kommen. Nur ein bisschen... Ein bisschen was? Ja, was weiß ich, ein paar gekenterte Boote. Endlich sehen Sie es ein. Es kann durchaus gut sein, etwas Schlechtes zu tun. Allerdings... Allerdings was? Ein Hurrikan, bei dem niemand umkommt, ist kein Pluspunkt in der Personalakte. Haben Sie nicht Stärke 5 angekündigt, die ganz dicke Bertha? Marie. Was? Der Hurrikan wird Marie heißen. Und er wird mir den Weg ebnen. 3 Tage nach dem Durchzug des Monster-Hurrikans Mary gibt das Ereignis Wetterexperten weiterhin Rätsel auf. Der Wirbelsturm, der einen Monat vor Beginn der Hurrikansaison auftrat, prallte mit voller Wucht auf Los Angeles. Dort änderte er seinen Kurs um 10 Grad nach Westen, bevor er innerhalb von Minuten implodierte. Zur aktuellen Lage in Los Angeles jetzt unser Korrespondent Harry Hirsch. Noch immer steht die Stadt unter Schock. Es gibt keinen Strom, kein Trinkwasser und auch das Telefonnetz ist zusammengebrochen. Durch die Straßen treiben Leichen, die Kadaver, Trümmer und Müll. In einer Fernsehansprache dankte der amerikanische Präsident dem Klimatologen Hannes Rustikas und schlug ihn für den Nobelpreis vor. Rustikas hatte in einer TV-Sendung Beginn und Stärke des Wirbelsturms exakt vorhergesagt. Inzwischen wurde bekannt, dass Regisseur Steven Spielberg plant, die Lebensgeschichte des Oh, das war ein hartes Stück Arbeit. Ich habe immer noch Muskelkater. Ich hoffe, Sie sind zufrieden mit mir, Herr Rustikas. Sind Sie übergeschnappt? Ich hatte gesagt, keine Opfer. Ich habe lediglich den Vertrag erfüllt. Was machbar ist, wird gemacht. Nach so einem Schauspiel kann ich unmöglich vor die Öffentlichkeit treten und so tun, als... Und ob Sie das können, wer sonst, wenn nicht Sie, Hannes Rustikas, Professor für Physik, Nobelpreisträger, Retter der Menschheit. Alle Schwere liegt hinter Ihnen. Sie sind fast am Ziel. Nur einen Schritt noch, Herr Rustikas, einen einzigen Schritt. Ist doch alles nur ein Spiel. 28. Mai. Hannes auf dem Klimagipfel. Er trägt seinen besten Anzug. Frau Martens schaut verwundert auf ihren Chef. Dieser harte Zug um seinen Mund. Heute scheint er ihr etwas weicher. Der Minister ist gleich fertig, Herr Rustikas. Hier, Ihre Rede. Frau Martens. Ja? Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir ganz herzlich Herrn Hannes Rustikas, Professor für Physik der Ozeane am Institut für Meeresbiologie. Wir Menschen sind eine Spezies, die sich immer wieder überschätzt. In den vergangenen Monaten habe ich erfolgreich den Eindruck vermittelt, ich wüsste mehr über den Klimawandel als irgendein anderer Mensch. Die Wahrheit ist, ich habe keine Ahnung. Herr Rustikas, wie meinen Sie das? Entschuldigen Sie, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Das heißt, Sie nehmen Ihre Thesen zurück, Herr Rustikas? Das war's. Wenn dich das Leben fickt, beweg dich im Rhythmus, denn irgendwann kommt der Punkt. Ja, wirkliche Teufelsplan. Herr Rustikas, hätten Sie einen Moment Zeit? Fahr zum Tartarus. Ich krieg sie ja doch. Kuckuck, hier bin ich in der Lampe. Herr Rustikas, was soll das Versteckspiel? Wer nicht hören will, muss fühlen. Und jetzt fühlen alle Beteiligten an dieser Oper ihren Schmerz. Sie den ihren, ich den meinen. Das Mädchen. Lassen Sie Maria aus dem Spiel. Forderten Sie mich nicht auf, alles von Ihnen fernzuhalten, was unsere Sache schaden könnte. Alles und jeden. Nehmen Sie Ihre Dreckspfoten. Keine Sorge. Das frische Ding erlebt gerade seine besten Tage. Was Sie betrifft, noch so ein Patzer und wir... Halt die Klappe. Ich kann dein Gekläff nicht mehr ertragen. Herr Rustikas. Die letzten Wochen gingen an die Substanz, deswegen auch dieser kleine Kurzschluss heute. Sie sind, weiß Gott, nicht der Erste, dem das passiert, aber dann heißt es, aufstehen, sich schütteln und weitermachen. Ich sehe eine Möglichkeit, wie wir aus dieser unglücklichen Situation herauskommen, vielleicht sogar Kapital schlagen. Vergiss es. Wie bitte? Ich sagte, vergiss es. Es ist zu Ende. Ich erweitere den Vertrag, Herr Rustikas, um lukrative Klauseln. Ich bitte Ihnen... Schluss, aus, vorbei. Kein Vertrag, keine Klauseln, kein gar nichts. Hau ab! Aber unser großes gemeinsames Ziel? Wir haben kein großes gemeinsames Ziel. Wir hatten hier eins. Ich wusste es, ich wusste es! Wissenschaftler, Künstler, Literaten, alles Narren. Unfähig, die einfachsten Dinge zu Ende zu bringen, hätte ich bloß den Weiner umgepolt. Das wäre eine andere Geschichte geworden. Hör zu, krall dir den Doktor allwissend. Mein Bestes habe ich gegeben, mich eingesetzt, pausenlos geackert. Ich stand kurz vor dem Durchbruch. Und jetzt? Tja, und jetzt? Jetzt fängst du wieder von vorne an. Und zwar so wie ich. Von vorn. Von vorn, ihr Menschen habt ja keine Ahnung. Wir sind Teil des Universums. Ihr seid mutierte Affen, Monster im Hamsterrad eures Fortschritts. Das Universum pfeift auf euch. Es pfeift auf Lichtgestalten wie dich. Genau dafür hat es die schwarzen Löcher erfunden. Ich bin keine Gestalt, ich bin ein Prinzip. Und ihr blindes Geschmeiß. Sicher? Das Prinzip des Bösen kennen wir. Ein Dreck kennt ihr. Dann zeig mir die Wahrheit. Du willst mich sehen? Guck in den Spiegel, Mensch. Juni, 11 Uhr. Hannes sitzt in seinem Büro. Den halben Morgen hat er aus dem Fenster geschaut. Jetzt spitzt er Bleistifte an. Dieser Forschungsantrag kam heute zurück, Herr Rustikas. Sie hatten vergessen, ihn zu unterschreiben. Hier. Frau Martens? Diese Studentin, die hier immer... Studiert sie noch bei uns? Meinen Sie Marie? Hm? So viel ich weiß, lebt die jetzt in Italien. In Italien? Hier, könnten Sie sie finden. 10. Juni, Sizilien. Ideale Landschaft unter gelbem Himmel. Hannes besteigt den Ätna. Er keucht, er schwitzt, er trägt die falschen Schuhe. Von Zeit zu Zeit erblickt er in der gleißenden Sonne eine weibliche Gestalt. Sie gurrt und kichert und springt wie eine Gazelle über die Steine. Marie! Hannes! Marie! Seit Tagen... Das ist ja eine Überraschung. Willst du auch zum Krater? Marie, ich hab dich. Ich muss dir. Dich. Komm doch mit, wir nehmen Gesteinsproben. Ich habe im Netz das ganze Zeug über dich gelesen, dass du nicht mehr... Es tut mir leid, wie ich dich damals... Ach, Schwamm drüber. Pizza Pippe. Auf jeden Fall danke ich dir für das Flugticket. Das hat mein Leben völlig umgekrempelt. Welches Flugticket? Da kommt ja unser Traumpaar im besten aller Augenblicke. Was machen Sie hier? Was ich immer mache! Dampf! Klingt ja ekelhaft. Keine Angst, Marie. Hunde, die bellen, beißen nicht. Hier sitzt der Hund, der bellt und beißt. Seid ihr bereit für die sengende Sense, die lodernde Lunte, für die Freifahrt in den Höllenschlund? Teufelsschwanz und Pudelskern. Was ich mach, das mach ich gern. Setz der Kron die Hörner auf, dreimal Spuck und Hintern drauf. Hannes. Schlag nur ein, du dummer Fott. Schlag nur ein, du dummer Fott. Ja? Aber doch nicht jetzt. Ich bin beschäftigt. Ich will aber... Ich muss noch. Ja, ich komme ja schon. Weiterhin keine Spur von Hannes Rustikas. Der neue Vorsitzende des Umweltbeirates der Bundesregierung, Christian Weinert. Die Schwefelpartikel verschleiern bereits 60% der Erdoberfläche. Klimatologen warnen vor einer neuen Eiszeit innerhalb der nächsten 5 Jahre. Auf dem Pluto. Rote Felsen unter grauem Eis. Die Sonne ein matter Punkt im Kosmos. Musst du immer dazwischen funken, wenn es gerade spannend wird. Du und deine Vulkane. Ich verbitte mir Verspätungen. Was ist los? Ich reise ab. Wohin denn? Zur Erde natürlich. Wir gehen nochmal auf Anfang. Deine Menschen verglühen. Ach, die rappeln sich wieder auf. Es ist eine Chance. Wovon redest du? Was für eine Chance? Deine Schwefelwolken schützen sie vor der zu heißen Sonne. Du machst jetzt erstmal Urlaub. Ruh dich aus. War ein bisschen viel die letzten Monate. Schlafen kannst du da hinten, da hinter dem Felsvorsprung. Da zieht es am wenigsten. Ich lass dir meine Decke und ein Physikbuch da und meinen Würfelbecher. Die Nächte sind einsam hier draußen. Teufels Spielplatz. Hörspiel von Levander Berg. Es spielten Hannes Rustikas, Thorsten Merten, Fistel, Peppe, Chirurg und Teufel, Bernhard Schütz, Marie, Katrin Angerer, Frau Martens, Frauke Pullmann, Talkmaster Stefan Kaminski, Christian Weiner, Peter Jordan, Gott Jürgen Holz. In weiteren Rollen Bernd Hörnle, Jörg Michael Körbel, Udo Kroschwald, Shelley Kupferberg, Gerald Michel, Steffen Shorty Scheumann, Hartwig Tegeler und andere. Musik Frank Mehrfort. Ton Peter Kainz. Regieassistenz Susanne Franzmeier. Regie Wolfgang Rindfleisch. In 2 Minuten ist Vorlesung, Herr Rustikas. Schon unterwegs. Der Reader? Kopiert und abgelegt. Wunderbar. Herr Rustikas. Ja? Ihr 12 Uhr Aspirin. Oh, danke. Ja? Guten Tag. Kann ich mich hier für das Wintersemester einschreiben? Produktion Deutschlandfunk 2014. Dramaturgie und Redaktion Elisabeth Panknin.